Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Miau. Das Schaumbad. Miau. Katzenwäsche. Hallihallo, willkommen zum Schaumbad, die Katzenwäsche, am 21. Tag des 21. Jahres im 21. Jahrhundert. Bonjournchen. Hallo. Hallo Peter. Hi, hi. Erstmal, halt die Fresse und verpiss dich mit deiner Lebensfreude. Wir sind zum Geldverdienen hier. Okay, sorry. Ich habe mich nur so drüber gefreut, weil wir nehmen heute auf, morgen kommt wahrscheinlich die Folge, aber wir nehmen tatsächlich am 21. Tag auf des Jahres und das ist das 21. Jahr im 21. Jahrhundert. Ist doch toll. Ja, ist super toll. Das war auch tatsächlich mein Tageshighlight. Ich habe so eine Datei benannt heute, eine Excel oder eine Doc mit diesem 21.01.21 und ich komme da immer durcheinander mit, was mache ich zuerst, Jahreszahlen, Tag, Monat. Aber heute war es cool. Das war der beste Moment diese Woche bis jetzt. Das so, weil du so ein ausgleichender Typ bist, willst du dich nie für ein Datumformat auch entscheiden? Einfach auch, um die Omri Corner zum Beispiel nicht zu diskriminieren. Ganz genau. Die ja Monat genau. vor Tag schreiben. Genau. Deswegen, ja. Genau. Finde ich gut. Ja, Entschuldigung. Meine Laune ist jetzt auch wieder schlechter tatsächlich. Meine ist ganz im Keller, weil Arbeit. Nein, ja, stimmt. Nein, weil genau, Arbeit, verfickte Wirtschaft. Verpisst euch mit eurem Scheiß. Lockt die Wirtschaft down, nicht mein Privatleben. Ihr. Wenn wir noch eins machen dürfen, dann arbeiten. Ja, und sonst genau. eigentlich nichts. Da darf man sich noch legal anstecken. Ja, meine Begrüßung war auch viel zu gut gelaunt, weil ich bin auch stinkwütend. Das hat mit dem Service-Blog auch vom letzten Podcast zu tun. Ich würde da gerne am Anfang nochmal machen, tatsächlich. Mein Service-Blog, der Schnittgutabfall und Grünabfall Stuttgart-Sammelstellen, mhm. die Bäume quillen über an allen Stellen. Ja. Stadt, holt euren Müll ab. Da liegen überall Nadeln. Schrecklich. Ich fühle mich wie ein Fakir, wenn ich hier durch Stuttgart laufe. Überall Nadelgehölz. Aber es kam offensichtlich sehr gut an, deine Tipps, wo man die Bäume gut hinbringen konnte. Weil ich glaube, die sind signifikant höher gewesen, da die Abladeplätze, also die Berge an Bäumen, als an anderen. Ja, ich habe sogar bei meinen... ich nenne gar einen Spaziergang, sondern das ist eher tatsächlich eine Wachrunde oder eine Kontrollrunde. Ja, ja. Habe ich sehr viele Hörerinnen und Hörer getroffen tatsächlich. Ah, ja. Die dann gesagt haben, Mensch, hi Peter, cool, dass du auch danach schaust. Die wissen ja nicht, wie wir aussehen. Deswegen haben sie gedacht. Und dann habe ich irgendwann vom Zweiten Weltkrieg geredet und, Peter. Ein paar unangemessene Witze gemacht und alle haben mich für dich gehalten. Also hat ganz gut geklappt. Das ist ganz schlau eigentlich. Ja, ich hab von Leuten gehört, die extra aus weit weg angereist sind, aus Ulm teilweise, um ihre Bäume da abzulagern in den Hügeln zwischen Stuttgart West und Stuttgart Nord. Da haben wir doch Glück, dass die 15-Kilometer-Regel dann doch nicht gegriffen hat. Ja, sonst hätten die ihre Bäume in Ulm entsorgen müssen. Ja. Darf sich kein Mensch vorstellen. Ja. Cool. Ja, aber also kam auf jeden Fall sehr gut an. Kannst du gern wieder machen, wenn wieder so ein Anlass ist, wo man ja, im Moment kann ich keine Ostereierschalen entsorgen kann oder Pfingstrosen oder... Pfingstrosenentsorgung, ja. Irgendwelche christlichen Feiertage halt. Ja. Da fällt immer viel Müll an nach so einem christlichen Feiertag. Ja, an Ostern allein die ganzen Eierschalen. Ja, ja, genau. Genau, ja. Aber die sind ja gut. Also das ist ja nicht Müll, das... ist ja Dünger, sagt man, das, im Hühner-Game. Dafür kannst du Nadelgehölz halt weniger benutzen, weil das sauer, ne? Nadelholz ist absolute Scheiße. Ja. Ich hasse Nadelholz, mehr als die Wirtschaft. Na, das stimmt. Mehr als die FDP. Mehr als die FDP. Oh, das weil die auch, liebt die Wirtschaft. Das ist unfair gegenüber den Nadelhölzern. Okay, dann ziehen wir das doch einfach wieder zurück, oder? Ja. Also gegenüber den Nadeln. Ja, scheiße. Eigentlich sind sie mir auch egal. Ja, cool. Ja. Du, um die HörerInnen dran zu behalten, wir machen am Ende noch eine Verlosung. Ich habe noch was zu verlosen. Mm. Kleiner Teaser, aber ich verrate nicht was, aber ich verlose am Ende. Kannst du mich dran erinnern, bitte? Ich versuch's, ja. Ja, ich, also wir verlosen am Ende noch was. Ich höre dir aber auch grundsätzlich nicht zu, also deshalb, was hast du gerade gesagt? Thomas Müller, habe ich gesagt. Ah ja, super, super Typ, der Moderator von Gottschalk TV. Thomas Müller moderiert Gottschalk TV, ja. Seine sympathische und schlaksige Art und Weise. Genau. Mit seinen politisch korrekten Haaren. Tatsächlich den Gedanken, vielleicht können wir das sogar als feste Rubrik machen, poppt mir gerade auf. Ich hatte letztens den Gedanken, wie scheiße ist das eigentlich, wenn du Thomas Müller heißt? Dann denken alle an diesen, ich finde ihn nicht sonderlich sympathisch, weil er immer so verbissen ist und auch so ein oh Gott, wie sage ich das denn, so eine Bayern-Fratze irgendwie hat. Spielt halt beim FC Bayern, das macht ihn schon mal sehr unsympathisch. Ja, das so eine Tegernsee-Fresse irgendwie, ich weiß auch nicht. Jedenfalls finde ich ihn sehr unsympathisch, aber wie bitter ist, du heißt Thomas Müller. Und dann habe ich mal geguckt, wer heißt denn so Thomas Müller und habe tatsächlich ein paar gefunden auch. Die könnten wir jetzt eigentlich als Rubrik machen. Wir kümmern uns um die anderen Thomas Müllers. Ich guck mal schnell in mein Handy, weil ich habe tatsächlich Screenshots bei Wikipedia da auch gemacht. Warum auch immer. Es ist tatsächlich auch der statistisch häufigste Name in Deutschland. Genau, also ja. Thomas ist der häufigste männliche Vorname und Müller der häufigste Nachname. Ja, und da finde ich einfach eine Frechheit, wenn du weißt, du spielst Fußball, was der meistgeguckte Sport auch ist, bei dem reichsten Verein der Bundesliga, wenn man dann jetzt sagt, okay, ich gebe mir einen Künstlernamen. Kann man ja machen in Deutschland. Genau. Man kann sich einfach so einen Künstlernamen geben. So, wie könnte er sich nennen? Horst Tegernsee. Horst Tegernsee Fresse. Fresse. Also als Doppelname. Also Tegernsee Strich Fresse. Ja, aber irgendwie cool Fresse, so mit Doppel-Z oder so. Das, so ja, genau. Die Brasilianer haben doch auch immer so abgefahrene Namen. Genau. Oder auch Spanier. Tegernsee Fresse da Silva. Genau. So, ja. Finde ich gut. So wie Messi. Als ich das erste Mal Messi gehört habe, fand ich das total witzig. Wie kann man Messi heißen? Fandst du nicht? So sammelt lauter Scheiß und so? Doch, aber mir war, glaube ich, damals der Begriff Messi noch nicht geläufig. Ah. Messi ist ja auch schon alt. Oder ist es andersrum gewesen, dass ich mich so an Messis gewöhnt hatte, dass ich Messi nicht mehr komisch fand? Ich weiß es nicht. Aber wollen wir uns um Thomas Müller kümmern? Ja, bitte. Also, wer ist denn der Thomas Müller, den du rausgesucht hast? Ich hab jetzt tatsächlich, war ganz gut, dass wir noch gelabert haben, tatsächlich, ich hatte mir keine Screenshots natürlich von Thomas Müllers gemacht. Aber ich habe bei Wikipedia nachgeschaut. Und der erste Thomas Müller, wo ich dachte, Mensch, der hätte auch eigentlich verdient, ist Thomas Müller Judoka. Also Judoka ist sein sportlicher Beruf gewesen. Okay. Und immerhin, also er ist 66 geboren, also auch noch gar nicht so alt. Also so wie wir zwei halt im Endeffekt. Ja, so grob. Und er ist ehemaliger deutscher Judoka. Mhm. Und jetzt kommt er nämlich, der 1992 Europameister wurde. Okay. Und 1989 Europameisterschaftsmeister Zweiter. Also Silber und Gold bei den Europameisterschaften. Nicht schlecht. Ja. Unser Thomas. Sportlich okay. Was hat Thomas Müller gewonnen? Ich weiß nicht, was Thomas Müller gewonnen hat. Also der von den Bayern. Der hat, glaube ich, beschissenste Frisur und Fresse des Jahres gewonnen. Die Tegernseher-Medaille sozusagen. Und sonst war es eigentlich. Also sonst ist ja alles gekauft. Also der hat schon irgendwelche Titel, aber die sind ja gekauft. Aber ich finde, du findest Thomas Müller tatsächlich auch nicht so sympathisch. Nee, Fußball ist mir zum einen inzwischen egal, aber als es mir noch nicht egal war, fand ich einfach alles, was mit der FC Bayern zusammenhängt, unsympathisch. Das ist aber auch so eine randständige Meinung, oder? Also viele Leute, also der FC Bayern ist ja entweder ist man totaler Fan oder ist dir einfach egal. Nee. Nee, ist nicht so. Nee, entweder ist man Fan oder man hasst ihn. Ach so, ja. Das wusste ich noch gar nicht. Ja. Gibt's Leute, die auf Fußball stehen und denen das egal ist, der FC Bayern? Kann ich mir nicht vorstellen. Egal ist sowas wie Bielefeld oder Bochum. Aber FC Bayern ist nicht egal im Fußballbusiness. Meinst du die Städte oder die Vereine? Die Vereine meine ich jetzt. Ja, die sind wirklich egal. Das Bielefeld und Bochum, das finde ich, sind die zwei langweiligsten Langweiler der Langweiligkeit. Sorry. Ja, ich überlege auch gerade. Ja. Nö, da habe ich auch. Fällt dir nichts anderes ein. Passiert einfach nichts. Ne? Ja, vielleicht Hannover oder so, aber da bringt sich wenigstens ab und zu mal ein Torwart um. Hui, oder, da, darf man das schon? Ja, da, das ist so lange her. Komm. Okay. Das meinte ich damit. Sowas haben die Leute nämlich auch erwartet, als sie ihr Schnittgut dann auf den Berg geworfen haben und mich für dich gehalten haben. Da haben nämlich auch so Sachen gesagt. Suizid. Dich über Selbstmord, Holocaust und Klimawandel lustig gemacht. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen, habe mich gewaschen. Ja, welcome to my life. Immer wenn ich nach Hause komme, muss ich mich waschen. Du, ich habe auch schon überlegt, tatsächlich, da wir zu zweit sind, können wir uns nur gegenseitig mobben und das ist dann immer noch unangenehmer. Aber ich habe die letzte Zeit auch Podcasts gehört, wo drei Leute sind, zum Beispiel Baywatch Berlin hier mit Klaas Häufer-Umlauf und seinen zwei Mitproduzenten. Mhm. Und die mobben sich immer hart. Okay. Natürlich. Da machen zwei immer einen fertig. Das ist für den einen sehr, sehr unangenehm dann manchmal. Also weil sie schießen sich auch über mehrere Folgen dann auf eine Person ein. Komischerweise ist der Star nie derjenige, der die ganze Zeit gemobbt wird. Aber tatsächlich habe ich dann gedacht, ja, diese Dynamik hast du auch nur zu dritt. Und das ist für einen bitter und für zwei sehr lustig. Mhm. Weil wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Also für uns ist immer bitter und nie lustig, weil wir nur zu zweit sind. Wir können das beibehalten oder wir nehmen uns tatsächlich, und da würde ich einfach sagen, jemand Freiwilliges mit dazu, der tatsächlich kein Problem damit hat, gemobbt zu werden. Und ich habe das bewusst gegendert, weil es wäre sehr unangenehm, wenn wir jetzt eine weibliche Begleitung reinnehmen würden, die wir dann nur die ganze Zeit mobben. Dann wären wir tatsächlich der schlimmste Podcast der Welt. Du willst jetzt einen dritten, irgendeinen Loser, den wir mobben können. Aber es darf auf keinen Fall eine Frau sein. Nee, der muss schon befestigt sein. Ich möchte mir keine Sorgen um ihn machen. Ah, okay. Das ist wirklich nur die Rolle. Okay. Da müsste man dann Lust drauf haben. Also Robert Enkel können wir schon mal nicht nehmen. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Ja, okay. Also solche Leute nicht. Okay. Oh Gott. Und es muss ein Mann sein. Das meine ich mit diesem Unangenehm. Jetzt war für mich wieder unangenehm. Ja. Und ich habe keinen, mit dem ich mich da verbünden kann. Eigentlich will ich nur einen, mit dem ich mich gegen dich verbünden kann. Ja, genau. So geht es nämlich am Ende aus. Ihr werdet dann ein Paar und knutscht die ganze Zeit und mobbt mich. Ja, aber du bist halt auch fies genug, damit man das machen darf. Also du bist ja kein Opfertyp. Ja, okay. Stimmt, ja. Ich halte mich ja auch dann für moralisch integer mit meinen Aussagen. Und ihr mobbt mich zu Unrecht. Und wenn ich das nicht akzeptiere, dass ihr mich zu Recht mobbt, dann kann ich auch nicht gebrochen werden dabei. Weißt du, wie ich meine? Also, ja. Ich bin da nicht in Gefahr. Ich meine, weißt du, wie Donald Trump, den kannst du ja auch mobben. Oder was weiß ich, dich lustig über ihn machen. Er bleibt der Wichser und wird sich nie umbringen deswegen. Stimmt, ja. Aber immerhin haben sie ihm noch die Codes abgenommen. Ja, dieser Koffer. Ja. Der hat irgendeinen Namen. Oh, das muss ich raus. Ich muss nämlich ein Quiz vorbereiten. Ja, ich glaube, dieser Atomkoffer heißt einfach Boombox. Nee, heißt der nicht irgendwie Jörg oder so? Hat irgend so ein Jörg Thaddeus. Big Tom. Irgend sowas. Ja, davon gibt es aber wohl mehrere, gell? Habe ich nachgelesen. Ich glaube zwei. Also einen mit physischen Karten drin und dann noch irgendwas mit irgendwas anderes noch. Also so zwei Dinger, die immer parat sein müssen. Und es sind auch irgendwie drei Typen, die immer, also drei Soldaten, die in Schichten da arbeiten. Und es ist immer einer in der Nähe vom Präsidenten oder der Präsidentin. Das ist schon verrückt, gell? Ja, das ist ein cooler Job eigentlich, oder? Das ist so die Atombomben. Also du musst nichts machen, du musst halt nur rumhängen in der Nähe vom Präsidenten. Von dem Koffer. Aber kennst du dieses Gefühl, ich glaube, wir haben sogar schon mal drüber geredet, wenn man an seine Tasche greift und vermutet, dass eine Atombombe dein Handy oder sein... Nee, du vermutest da dein Handy oder dein Geldbeutel, dieser kurze Schauer, der durch dich fließt, weil du denkst, du hättest was verloren. Oh ja. Dieses unangenehme Gefühl, weißt du, wenn man so panisch die Taschen abklopft und dann diese Erleichterung... Stell mal vor, du bist der Atombombenkoffer-Code-Heini. Und du denkst, der Koffer steht rechts neben deinem Fuß irgendwie. Oh ja. Du sitzt gerade auf einer Couch und guckst runter und dann ist er nicht da. Ich glaube, das Gefühl potenziert sich halt nochmal. Ja, ja, Nicht der Geldbeutel, sondern der Atomabschuss-Raketenkoffer ist. Das ist so dieses Herz in die Hose fallen Gefühl, dieses diese Genau, kurze genau. Schwerelosigkeit, wenn der Bauch nach oben drückt, das Herz nach unten. Und da muss es dann wahrscheinlich sehr heftig sein, ja, wenn dein Atombombenkoffer weg ist. Ich dachte jetzt, du fragst, kennst du das Gefühl, du greifst in deine Tasche und dann ist da kein Handy drin, sondern Atombombencodes? Das Gefühl kenne ich tatsächlich nicht. Hatte ich noch nie. Ich auch nicht. Ist aber für unsere persönliche Bucketlist. Das wird für unsere Die persönliche Macht über Bucketlist. Atombomben haben. Das Ja. wäre ein cooler Punkt für Bucketlist. Ja, immerhin könnte man dann ein bisschen drohen, gell? Ja, dann wäre es auch mal interessant, meine Bucketlist, und dann wäre ich ein interessanterer Mensch. Weißt du, was bei mir ganz oben draufsteht? Das ist eigentlich der einzige Punkt, der draufsteht. Weißt du es? Habe ich es schon mal erzählt? Nee, ich überlege gerade auch, ob du erzählt hast. Ich will mal einen Nacho-Hut essen. Oh, mit Käse drin? Ja, mit diesem, so gefüllt, diese Krempe da oben ist gefüllt mit Dip. Egal was, Käse oder Salsa. Und den Hut, nee, Krempe ist das außenrum. Egal, da breche ich ab und dip oben rein. Oh, schön, ja. Das ist mein, Finde ich das ist das schön. einzige, das ist mein einziger Lebenstraum, den ich habe. Aber das werden wir dir auch irgendwann erfüllen können. Hoffe ich doch mal. Ja, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es wird dieses Leben nichts mehr. Ich bin da pessimistisch. Ein lupenreiner Pessimist. Naja, vielleicht nächstes Jahr. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Aber ich meine, bei mir ist es genauso traurig. Ich habe nochmals eine Bucketlist. Oh. Ja. Ja, jetzt hast du ja eine mit dem Atombomben. Ja, nee, ist nicht wichtig genug für auf die Ja, Liste. aber ein bisschen Doch, gute weißt Laune, du ein bisschen gute Laune kurz wegen Thema Atombomben. Es gibt jetzt 10.000 Atombomben weniger als vor 10 Jahren auf der Welt. Hey, die gute Nachricht. Super, oder? Das ist doch schön, ja. Ja. Und ich habe einen Punkt auf meiner Bucketlist tatsächlich. Ich habe jetzt eine. Ja. Und zwar wünsche ich mir, dass du mal irgendwann Natto-Hut essen kannst. Oh, das ist. Also ich mache mein Glück verbinde ich mit deinem Glück. Das ist einerseits sehr schmeichelhaft. Ich bin gerührt. Das ist das Schönste, was je jemand gesagt hat. Setzt mich aber auch ein bisschen unter Druck. Nee, für keinen Druck, für keinen Kein Druck. Druck, okay. Gut. Wenn nicht passiert, dann können wir uns wenigstens in unserem Elend suhlen, dass du kein Nacho-Hut gegessen hast. Finde ich Ja, wunderbar. okay, dann haben wir doch einen Plan für die nächsten 60 Jahre. Ja. Sehr gut. Ich habe eine Cool. ganz kurze Frage. Ja, nur ja, nein. Ja, ich warte. Gibt es Leute, die unironisch schmusen sagen? Unironik. Ja. Ja, ältere Menschen wahrscheinlich. Ja? Okay, sagen wir, gibt es Leute unter 45, die unironisch schmusen sagen? Den Begriff Schmusen benutzen. Also ich würde es nicht sagen, aber vielleicht könnte man ja mal einfach tatsächlich eine Umfrage machen. Okay. Unter unseren Ohrenmenschen, die uns jetzt im Ohr haben, da draußen. Ja, alle, die gerade per Clubhouse zugeschaltet sind, ihr könnt ja mal kurz Genau. Bescheid sagen. Ja, Clubhouse. Das ist übrigens die Verlosung. Sollen wir sie mittendrin machen? Ach du, das wolltest du verlosen? Ich hab tatsächlich noch eine Clubhouse-Einladung. Ich kann Menschen zu Clubhouse einladen. Geil, du brauchst Ich halt, habe noch eine über, ja? weil ich habe eine Person eingeladen tatsächlich. Die ist ja auch im Podcast bekannt. Mhm. Jonas von Kilwärmer, der mittlerweile, glaube ich, anders heißt. Aber ist ja auch egal. Und der hat tatsächlich die Einladung einfach nicht verwendet. Und dann habe ich gedacht, okay, bevor ich jetzt noch einen unzuverlässigen Freund eine Freude machen will, verlosen wir die einfach. Also die erste Person, die mir entweder direkt schreibt, so hier so direkt Nachricht bei Facebook oder Instagram oder noch besser als Kommentar unter diese Folge bei Facebook, bekommt tatsächlich von mir eine Clubhouse-Einladung. Okay, darf ich da auch mitmachen? Ja. Du hast kein iPhone, oder? Ja, stimmt. Ich könnte sie auch noch, vielleicht nehme ich das auch zurück, ich kann sie auch noch so lange aufbewahren, bis die App auch für andere Sachen geht. Ja, nee, alles gut. Allerdings war ich auch tatsächlich gestern mal zum ersten Mal drin. Und das ist schon ganz interessant, weil manchmal gibt es auch so Talks mit Thomas Gottschalk oder Ah so. ja. Oder auch mit Philipp Amthor hatte einen gemacht oder so, aber man kann da die Hand heben. Und rein theoretisch hast du so die Möglichkeit, tatsächlich Thomas Gottschalk Sachen zu sagen. Okay. Das ist mein großes Ziel. Ich möchte in dem nächsten Talk mit Thomas Gottschalk die Hand heben, drankommen und ihm einfach nur sagen, egal welches Thema da dran ist, ihm einfach nur sagen, dass ich Zwei Nasentanken super einen tollen Film fand. Ja, das ist auch mein Lebensziel wieder. Bucketlist wird immer voller bei dir. Ja, stimmt. Das nehme ich auf Nummer 2. Kannst du auf jeden Fall draufnehmen, ja. Möchte Thomas Gottschalk sagen, das mache ich. Und sonst, ich follow 6 Leuten aus meinem Telefonbuch, waren 4 drin, 2 kamen dazu und ich werde gefollowt von 4. Nicht schlecht. Nicht Wahnsinn, schlecht. Gell? Social also Media. Kocht, neues kocht Social richtig. Ja, ich bin noch nicht sicher. Sollen wir es aussitzen? Neues Social Media aufgepopptes Ding? Oder Vollgas mitmachen? Das kann ein sehr kurzfristiger Hype sein. Ich weiß es noch nicht so genau. Ja, man weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht so genau. Hier unser auch ehemaliger Gast Marvin oder so, der bringt jeden Tag da irgendwie eine komische Folge raus. Gestern mal reingehört, da hat er erzählt, wie er in der Sauna saß. Ah ja. Tatsächlich. Und zwar erst vor kurzem in der Schweiz, wo ich mir gedacht habe, wir laden ihn dann erst später ein, wenn diese Pandemie wieder vorbei ist. Ja. Da müssen wir gleich ein bisschen warten. Ja. Genau. Ich würde auch jetzt hier eine Warnung aussprechen, falls ihr den, der rennt ja auch immer durch den Stuttgarter Westen mit Bäumen, falls ihr den seht, macht einen großen Bogen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob der so virenfrei ist. Ja. Na, unwahrscheinlich. Naja, gut. Er hatte da erzählt vor, ich glaube, 100 Leuten, deswegen darf man das auch so erzählen. Ja, das ist ein sehr öffentliches Ding. Also, ich finde es erstmal interessant, aber habe den Nutzen noch nicht ganz erkannt. Ja, aber mal schauen. Es ist halt hier Spotify oder normale Podcasts sind halt YouTube und Clubhouse ist Twitch. So, da wird halt einfach Podcast live gestreamt mit Interaktion, oder? So habe ich das verstanden. Ja. Und das macht eigentlich alles kaputt, was ich geil finde an Podcasts, dass es keinen Rückkanal gibt zu denen. Stimmt, ja. Ja, genau. Das ist ja das Problem, dass man redet frei vor sich hin. Wenn da Leute mit dir interagieren, dann bist du weniger frei. So, also ich würde niemals irgendwelche Holocaust-Witze oder so vor Publikum machen. Würdest du niemals machen? Niemals würde ich das tun. Nee. Ja, genau. Deshalb, ich bin erstmal gegen Clubhouse. Aber das ist eine normale Abwehrhaltung von Leuten Mitte 40, wie ich einer bin. Neues erstmal scheiße. Ja, ich versuche mich auch ein bisschen zu beherrschen, weil ich habe damals auch Bertha Benz, oder wie sie hieß, als sie erstmal im Automobil von Karlsruhe nach Pforzheim gefahren ist, habe ich hier auch hart ausgelacht. Ja, ich dachte, wo drauf sitzt du denn da? Das ist ja gar keine Pferde. Wo sind denn deine Pferde? Und bin immer nebenher gerannt. Ich war ganz außer Atem dann nach den 40 Kilometern von Karlsruhe bis Pforzheim. Ja. Aber das hat sich gelohnt und ich habe die ganze Zeit die arme Frau Benz. Ja, und wer hat jetzt recht? So wer hat jetzt ich recht gelacht. Im Nachhinein? Hier 2021. Autos sind nicht mehr so cool wie. Nee. Also es ist absteigender Ast, der Verbrennungsmotor. Ich war tatsächlich der Elon Musk der frühen Neuzeit. Ja. Als du Bertha Benz gemobbt hast. Als ich Bertha Benz hart gemobbt habe. Ja, das ist wichtig. Also muss man dazu sagen. Ich habe sie hart gemobbt. Wo drauf fährst du denn da? Damals war man noch nicht so wortgewandt. Ja. Deswegen war hauptsächlich, wo drauf fährst du denn da? Wo sind deine Pferde? Hast du da auch Joe Biden getroffen dann auf dem Weg? Weil ist ja auch ungefähr so alt. Der saß mit Bernie Sanders auf einer Parkbank. mit schicken Handschuhen. Er saß auf Bernie Sanders Schoß. Ja, und die Biden war damals noch ein Kind und Sanders ein Bernie Opa. Creepy Teen. Bernhard. Cool. Bist du denn begnadigt worden? Ich wollte noch kurz fragen. Von wem? Ja, Trump hat ja hauptsächlich Verbrecher und freche Leute begnadigt. Freche also, Leute. Ja, Leute, die entweder tatsächlich beschissen haben oder tatsächlich irgendwie Verbrechen begangen haben. Also nicht so Whistleblower wie Obama noch, sondern halt so. Bis auf Joe Exotic ist eigentlich jeder rausgekommen in den USA, glaube ich. Stimmt, ja. Ich hab, deswegen wollte ich fragen, ob du auch begnadigt bist. Ich habe die Frist verpasst. Also es gab so eine Ausschreibung vom Weißen Haus bis zum 6., glaube ich. Bis zum 6. Januar. Sollte man den Antrag einreichen? Und ich habe es verpennt, weil ich habe am 6. Januar habe ich den ganzen Tag geglotzt. Ah, okay. Ja, und dann habe ich vergessen, den Brief da abzuschicken, das Fax also abzuschicken. Also bist du nach wie vor noch kein guter, kein begnadigter Mensch, nee. Sondern nur ein begnadeter Mensch. Ein beknackter Mensch. Hm. Stimmt, das Wort habe ich gesucht. Ja. Ja, ich, cool. Ich habe mal einer, das Wort habe ich mal einer Guatemaltekin, einer Person aus Lateinamerika beigebracht. Als einziges deutsches Wort. Die wollten ein deutsches Wort lernen, habe ich ihr beknackt beigebracht. Finde ich eigentlich ein gutes Wort, als erstes deutsches Wort, das man lernt, beknackt zu lernen. Stimmt. Also relativ kompliziert in der Aussprache. Das macht schon mal ein bisschen den Reiz aus. Sie hat sehr gut ausgesprochen, tatsächlich. Ja, und tatsächlich auch ja ein ganz gutes Wort. Also das ist nicht so nach dem Motto, meistens sind die ja sehr vulgär, die Sachen, ja. Die man als erstes lernt in Sprachen. Und da ist halt tatsächlich einfach auch mehrere Ebenen einfach. Genau. Und sonst hat wahrscheinlich noch keiner im Ausland als erstes deutsches Wort beknackt gelernt. Ich glaube auch nicht. Also es kann gut sein, dass es der erste Mensch war, der dieses Wort gelernt hat als allererstes Wort. Damit seid ihr beiden Pioniere ja, jeweils. Sprachlinguistische ja. Pioniere und Pionierinnen. Lingo-Peas. Lingo-Peas, die schöne Wörter orgeln. Aus ihren Maulfressen raus. Ja, die fallen da einfach orgeln. Raus. Schön raus orgeln. Tabam. Ich bin gerade sehr froh, dass ich cool. mir noch ein zweites Bier mitgebracht habe. Oh. Oh, das, ist voll, das war ein richtig schöner Ausschlag hier auf meinen blauen Wellen gerade. Oh, schön, ja. Schön. Da freuen sich die Leute, die Ohrmenschen auf der anderen Seite. Die Ohren. Aber ich schlapper auch mal eins. Ja, komm. Ich. Ab in den Hals. Hm. Hast du noch was? Ich meine, eigentlich, wir haben so schlecht gelaunt begonnen, aber dieser Verrückte, der uns die ganze Zeit unseres Podcasts schon begleitet hat, ist jetzt hoffentlich einfach auch, also twittern kann er ja auch nicht. Eigentlich kann er nur das machen, weil er auch gut ein Viertel seiner Amtszeit getan hat, einfach Golf spielen. Schon so ein bisschen schön, Trump einfach los zu sein, oder? Ja, hat was Schönes. Also ich ein bisschen langweilig ist es tatsächlich. Also da würde ich dir widersprechen. Nein, das stimmt nicht. Ja, ich versuche das jetzt mal korrekt auszudrücken. Nee, pass auf, ich sag dir, warum uns erstmal nicht langweilig wird, weil ich habe heute Morgen im Moon-Magazin gesehen, wie Joe Biden mit einem Kugelschreiber die Präsidentenanordnung unterschrieben hat. Mhm. Und er hat sie ganz normal unterschrieben und dann auf einen Stapel gelegt. Also er hat sie nicht in die Kamera gezeigt. Und dann war ihm oft die Stimme, ja, dass Biden auch einen normalen Stift benutzt. Nicht so wie Trump, der immer einen dicken Filzmarker benutzt hat, um einen zu zeigen. Und die Sache hatte ich komplett vergessen. Diese riesen Unterschrift mit diesem Filzmarker. Ja, ja. Und ich glaube, man ist tatsächlich, wie wenn man aus so einer gestörten Beziehung rauskommt, muss man mehrere Jahre jetzt noch verarbeiten, was der Typ alles getan hat. Also ich glaube, wir sind so lange noch im Verarbeitungsprozess, dass wir in die nächsten Jahre nicht vermissen werden, bis er dann hoffentlich im Sandbunker liegt. Oh nee, kommt. Was er da tut, sage ich nicht. Ich habe ihm nicht den Tod gewünscht, ich habe nur gesagt, der da im Sandbunker liegt. Ja, das heißt, machen, das kommt jetzt auf uns zu. Ich habe jetzt noch eine Sache in meinem Hinterkopf, die mich nachts schwitzend aufwachen lässt. Also, du weißt, wegen diesem nachträglich verarbeiten. Erstmal ist alles so, boah, ja, weg, eigentlich auch langweilig, Aber irgendwann werde ich schwitzend aufwachen und also irgendwie so Vietnam-Backflashs haben. Genau, der kommt wieder. Der Trump kommt wieder. Das ist dein Vietnam. Oh nee, ich bin heute schon aus dem Mittagsschlaf aufgeschreckt mit einem ähnlichen Fall. Ich will nicht noch eine Sache mehr haben. Okay, war der ähnliche Fall, du hast dich gefühlt wie Bernie Sanders, aber du hattest deine Handschuhe vergessen. Ja, genau. Ich hatte ganz kalte Hände, als ich auf den Treppen des Kapitols saß, auf meinem Klappstuhl. Tja. Naja. Aber ich meine, wir werden es schon überlegen. Aber mit langweilig meine ich, ist natürlich wundervoll, dass dieser Mann weg ist. Aber ich gucke immer hier Late Night mit Seth Meyers. Den kenne ich ja. Und es ist weniger unterhaltsam gewesen heute, die Folge, die ich mir heute angeschaut habe. Stimmt, der hat Trump immer sehr gut aufbereitet. Es waren 99% oder sagen wir 100% seines Inhalts war Donald Trump. Genau, und er hatte doch auch die, also da war ich wirklich Fan von, die Kategorie A Closer Look. Genau, genau. Die hat er wahrscheinlich immer noch. Ja, ja, genau. Ja. Also Closer Look habe ich. Die Closer Looks, die ersten 2 Jahre habe ich eigentlich jeden geguckt. Ja. Dann wurde ich, dann habe ich irgendwann entdeckt, dass wir in Deutschland auch Fernsehen haben. Seitdem gucke ich nur noch deutsches Fernsehen. Die Pierre M. Krause Show. Der soll ja auch sehr gut sein. Ja, der ist lustig. Bissig. Bissig. Ist bissig, er, ja. Ein ganz bissiger. Ja. Hat ja auch Ärger mit Erdogan. Tatsächlich, ja? Pierre M. Krause, ja, ja, weil er ihn, glaube ich, Hühnerficker genannt hat? Nee, ich glaube Ziegenstecher. Ziegenstecher. Aber Ziegenstecher, ja. Gut, ja. Danke für den Anruf, sage ich erstmal. Ja, ich freue mich auch, so also eine Katzenwäsche tut doch immer gut. Ja. Nochmal der Aufruf, ihr könnt tatsächlich, da Peter kein iPhone hat, liebe iPhone-Besitzer draußen, das ist ja traurig, dann mal auch so, tatsächlich wieder auf dieses Gerät, das ist ja wie 2008 irgendwie zu sagen, wenn ihr dieses Gerät habt. Naja, wenn ihr eins habt, eine Clubhouse-Einladung gibt es, die könnt ihr von mir haben. Wer sich zuerst meldet, bekommt sie. Dann könnt ihr richtig schön losklappen. Genau. Und wir machen, also wir machen aber nichts daraus. Also der Club in New York ist nichts dagegen. Nö, wir machen erstmal da keine Live-Show. Ja. Wenn ihr mir ein iPhone schickt, Dann machen wir dann, dann würden wir so eine Clubhouse-Show machen. Wenn ihr Peter entweder einen Nacho-Hut oder ein iPhone schickt, dann machen wir eine Clubhouse-Show. Ja, genau. Ja. Du, da wir in der Katzenwäsche immer mit Musik aufhören, tatsächlich die letzte Zeit. Haben wir das, ja? Achso, wir singen immer, ja, genau. Wir haben immer gesungen, aber da wir jetzt so oft Club und House gesagt haben, können wir ein bisschen House-Musik eigentlich machen, so technomäßig so. Und damit gehen wir raus. So. Oh, das ist zu viel, zu cringig. Bitte hör auf. Es ist, also das Wort cringe ist ja eigentlich verboten, aber in dem Fall passt es unglaublich gut. Peter. Oh Gott. Okay, ich drück Stopp. Er hat aufgehört, Gott sei Dank.